Als kleiner Junge war ich ständig stoned und abgefuckt. Suchte nach dem Sinn des Lebens, reiß ihm jetzt ein Hitpack ab. Hör nicht drauf, was Mutter sagt. Sturkopf gefickt vom Rap. Trifft sich mit Rashid und Bilal. Hassan zeichnet Räuber-Maps. Fick auf Detektiv, den Pico. Kassierer zeigt keine Regung. Fass mich bloß nicht an, sonst gibt's den Tod dir auf dein Soda-Plexus. Renn aus dem Laden raus, flüchte in den siebten Stock. Dampf erstmal zwei, kief, kief, Jongli mit Molotovs. Als kleines Kind fand ich fetisch zu net Tocker-Rap. Mein Vater Alexander brachte Schießen bei auf Dosen-Cap. Ich ballerte sie alle weg, meine kalte Seite war gesetzt. Sag, wie viel ist dein Leben wert, wenn Kokain im Weg steht? Mit jungen Jahren schon erfahren, was es heißt zu bezahlen. Folge der Familie, ich muss Sterne auf die Knie malen. Viele meiner Brüder fallen, skrupellos, wer ist Chef? Schau in meinen Lauf, sag Hallo zu meiner Tokarev. Schwarzer Kaviar und ne Tokarev. Eiskalte Gorbatschows, diese Welt ist halb verdreht. Roter Kaviar, mach es tätowier dein Herz. Eiskalte Gorbatschows, schieß bis der Gegner fällt. Schwarzer Kaviar und ne Tokarev. Eiskalte Gorbatschows, diese Welt ist halb verdreht. Roter Kaviar, mach es tätowier dein Herz. Eiskalte Gorbatschows, schieß bis der Gegner fällt. Als Alexander starb, war ich nur noch nicht gestellt. Und Oma sagt, dein Gesicht ist nicht von dieser Welt. Man erkennt dich nicht mehr wieder, sag, wo ist mein Held? Mein kleiner Sohn sagt, was bringt dir dieses ganze Geld? Fick drauf, wer auf Vater schießt, wird es zu spüren bekommen. Ich trommel meinen Mob zusammen und jage diesen Hurensohn. Los, komm schon, lass Eier zeigen, kalte Seele, kaltes Eisen. Vorwahr, setz dich über mich, lass Brati Brati Tocker schleifen. Graviere seinen Namen ein, auf Rückseite sein Nachnamen. Ich hatte mal so'n Traum und folterte sein Blutdarm. Trainingsanzug Puma, Russen-Style, Boomer, blutverschmierte Schluchas, Juchreister, Sisuka. Это моя трупа, русская Mafia, klick, klick, это славская Razzia. Wir sind Kaltblüter, skrupellos, wer ist Chef? Schau in meinen Lauf, sag Hallo zu meiner Tokarev. Schwarzer Kaviar und ne Tokarev, eiskalte Gorbatschows, diese Welt ist halb verdreht. Roter Kaviar, mach es tätowier dein Herz, eiskalte Gorbatschows, schieß bis der Gegner fällt. Schwarzer Kaviar und ne Tokarev, eiskalte Gorbatschows, diese Welt ist halb verdreht. Roter Kaviar, mach es tätowier dein Herz, eiskalte Gorbatschows, schieß bis der Gegner fällt.